SWR 2 Wissen. Die Eva der Zukunft von Maschinen, Frauen und anderen Männerfantasien berichtet Caroline Hille. Am Anfang waren die Dunkelheit und die kalten Flammen und ein gedehntes Dröhnen und an langen Funkenschnüren schwarz beruste, vielgliedrige Haken, die mich weitergaben, und kriechende Metallschlangen, die mich mit rüsselartig abgeflachten Köpfen berührten. Und jede Berührung erzeugte einen blitzschnellen, scharfen und fast wollüstigen Schauder. Durch runde Gläser betrachtete mich ein unendlich tiefer, regloser Blick und entfernte sich. Aber ich, es war es wohl, dass ich weiter schob. Um 1970 hat der polnische Science-Fiction-Autor Stanisław Lem einer mit einem weiblichen Körper bekleideten Maschine eine Stimme verliehen, damit sie uns ihre Geschichte erzählt. Mit dieser Erzählung über eine Automate greift Lem ein Thema auf, das die Schriftsteller seit der Romantik immer wieder beschäftigt hat. Und in der Stille tat ich noch einen kleinen Schritt. Da sprang in mir, nicht hörbar, sondern nur spürbar, eine feine Seite. Ich spürte einen so tiefen Zufluss weiblicher Geschlechtlichkeit, dass mir schwindelte und ich die Lider schloss. Konstruiert wurde diese weibliche Maschine auf Befehl eines rachsüchtigen Herrschers, ausschließlich für den Zweck, einen Mann, einen politischen Gegner, zu verführen und zu töten. Der innere Monolog des gleichzeitig künstlichen und lebendigen Wesens beginnt mit der Wahrnehmung und Beschreibung der eigenen Konstruktion. Diese obskure Geburt findet in einer Schmiede statt und erinnert damit an ein Ereignis in weit entfernter mythischer Zeit. Denn schon einmal wurde in einer Schmiede eine Frau geschaffen. Der griechische Dichter Hesiod berichtet um 700 vor Christus in seinem Lehrgedicht Werke und Tage, Zeus habe dem kunstfertigen göttlichen Schmied Hephaistos befohlen, einen neuen Menschen zu schaffen, so schön wie die Göttinnen selbst. Aber nur äußerlich war diese erste Frau, Pandora, von lockender Schönheit und unwiderstehlichem Liebreiz. Denn der Göttervater ließ sie auf die Erde bringen, um die Sterblichen dafür zu bestrafen, dass Prometheus das Feuer vom Olymp entwendet und auf die Erde gebracht hatte. Pandora, die Allbeschenkte, wurde, wie der Name besagt, von allen Göttern beschenkt. Aber die Gaben von Aphrodite, der Göttin der Liebe, und von Hermes, dem Götterboten, erwiesen sich nicht gerade als segensreich. Und Zeus hieß den Hephaistos, den Kunstberühmten, aufs Schnellste Erde benetzen mit Wasser und menschliche Stimme und Leben dreintun. Aber im Antlitz den todfreien Göttinnen ähnlich machen, die lockende Schönheit des Mädchens. Von Aphrodite bekam sie Liebreiz, auch quälendes Sehnen und gliederverzehrendes Herzweh, und von Hermes hündischen Sinn und betrügerisches Wesen. Pandora brachte jedes erdenkliche Übel, Krankheit und Laster in die bis dahin so schöne, heile, frauenlose Welt. Denn sie öffnete im Hause von Prometheus' Bruder Epimetheus, der sie unvorsichtigerweise zur Frau genommen hatte, ein großes Vorratsfass. Daraus entwichen alle Plagen, nur die trügerische Hoffnung blieb zurück. So wird Pandora in diesem pessimistischen Mythos, der die Existenz des Leides in der Welt begründen soll, von Hesiod gleich doppelt negativ beurteilt, als schlechte Frau und als Verbreiterin aller Übel. Kalon Kakon, das schöne Unheil, nennt der Dichter Pandora und stellt abschließend fest, von ihr nämlich stammt das Geschlecht der weiblichen Frauen. Auch nach über 2,5 Jahrtausenden hat die schöne Pandora als Sinnbild weiblicher Hinterlist und Verderbtheit nichts von ihrer Faszination verloren. Damit setzte sich die von Hesiod überlieferte frauenfeindliche Fassung durch, obwohl sie nicht die einzige mythologische Erklärung für die Verbreitung der Weltübel gewesen ist. Denn bei Babrios, einem griechischen Dichter aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, hat der Mythos einen ganz anderen Akzent. Hier ist es der Mensch schlechthin, der das Fass öffnet, das im Gegensatz zu Hesiod nicht die Plagen, sondern die Segnungen der Menschheit enthält. Nur die Hoffnung bleibt im leeren Gefäß zurück. Zeus packt einst alle guten Dinge in ein Fass, tat einen Deckel drauf und stellt's bei jemand ab. Die Neugier, was das Fass enthalte, konnte nicht der Mensch bezwingen und nahm drum den Deckel ab. Da flog denn alles Gute zu den Göttern auf. Weil er es losgelassen, fort war's aus der Welt. Als wieder er den Deckel aufgesetzt, da blieb allein zurück die Hoffnung. Darum blieb auch diese nur noch bei den Menschen, Hoffnung, welche uns verspricht, die Segnungen, die uns entflohen sind. Diese Variante über das verhängnisvolle Erkenntnisinteresse der Menschen geriet in Vergessenheit. Und Pandoras Charakter wurde in der Überlieferung immer schlechter. Bereits die Kirchenväter, wie zum Beispiel Tertullian, zogen eine Parallele zwischen Eva und Pandora, um die christliche Lehre von der Erbsünde durch die antike Fabel zu bestätigen. Erasmus von Rotterdam schließlich erfand Anfang des 16. Jahrhunderts jenes nette kleine Accessoire der Pandora, die bis heute sprichwörtliche Büchse. Indem der Gelehrte das Wort Pythos durch Pyxis ersetzte, verwandelte er das große Vorratsfass im Hause von Epimetheus in eine handliche, hübsche Büchse. Pandora trägt sie von Anfang an mit sich und bringt sie selbst als Geschenk mit auf die Erde zu den Menschen, sprich den Männern. Zur Erläuterung des Sprichworts »Durch Schaden wird der Dumme klug« erzählt Erasmus in seiner populären Sprichwortsammlung »Der Adagia« die Pandora-Geschichte folgendermaßen. Dies Mädchen sodann, überschüttet mit all den Geschenken der Schönheit, Lebensart, Scharfsinn und Beredsamkeit, schickte Jupiter mit einer wunderschönen Büchse, deren Inneres jedoch jedes erdenkliche Übel barg, zu Prometheus. Dieser lehnte dieses Geschenk ab und ermahnte seinen Bruder, jedes in seiner Abwesenheit gebrachte Geschenk zurückzuweisen. Pandora kommt noch einmal wieder, bestrickt Epimetheus und schenkt ihm die Büchse. Sobald er diese geöffnet hatte, sodass die Plagen entwichen und er inne geworden war, dass Jupiters Geschenke Ungeschenke waren, wurde er zweifellos zu spät ein kluger Mann. Damit ist die Schuldfrage ein für allemal geklärt. Pandora ist nicht nur schön, sondern auch klug und gewandt. Sie ergreift die Initiative, umgarnt den Mann und macht ihm sogar ein Geschenk. Wer könnte es zurückweisen? Diese Version des antiken Mythos zeigt eine ebenso verführerische wie bedrohliche Pandora, die dann im 19. und 20. Jahrhundert immer mehr zum männerverschlingenden Vamp, zur Femme Fatale mutiert. Die Büchse wird dabei zum Sexsymbol. Was also blieb als Gewissheit? Ich war schön. In mir entstand ebenso viel Verzweiflung wie Triumph, wenn ich mich in seinem Gesicht wie in einem lebendigen Spiegel betrachtete. Denn so absolut war die Vollkommenheit meiner Züge, dass die Schönheit, was auch immer ich irres hätte tun mögen, von meinem Gesicht nicht gewichen wäre. Der Traum von der Erschaffung künstlicher Menschen durch den zum gottähnlichen Schöpfer aufgestiegenen Menschen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Durch die Geschichte hindurch bis heute haben diese Schöpfungen eine unerhörte Faszination ausgeübt. Scharenweise verfielen die Lebenden dem schönen oder schrecklichen Schein von Kunstfiguren. Bis ins 18. Jahrhundert haben künstliche Menschen nur in der Fantasie der Dichter, Maler und Alchemisten existiert. Als magische, mechanische und biologische Kreation oder Mischformen manifestierten sie sich in gewalttätigen, aus Lehm geformten Golems, in schaurigen Homunkuli aus der Retorte oder in den Alraunen genannten Galgenmännlein, in sprechenden Köpfen sowie in dienstbaren Androiden, wie die Griechen die künstlichen Menschen nannten. Schon Homer berichtet von den goldenen Mägden des Hephaistos, die dem hinkenden Gott dienten, und liefert damit einen sehr frühen Beweis für die technische Neugier der Menschen. Mägde verfertigt aus Gold, doch lebenden Menschen vergleichbar. Diese vermögen zu denken, zu sprechen, sich kraftvoll zu regen, sind auch durch Gunst der unsterblichen Götter zur Arbeit befähigt. Seitlich, von unten, stützten sie emsig den Herrn. In diese Reihe gehören auch die Sagen von belebten Statuen, deren berühmteste der römische Dichter Ovid in seinen Metamorphosen erzählt. Sie handelt von dem Bildhauer Pygmalion und seinem von der Liebesgöttin belebten Werk. Dieser vielschichtige Stoff betont deutlicher noch als der Pandora-Mythos das erotische Verhältnis des Mannes zu dem von ihm hergestellten künstlichen Geschöpf. Auch dieser Mythos zeigt ausgeprägt frauenfeindliche Züge. Weil das Weibergeschlecht von Natur aus viele Laster besitzt, bleibt Pygmalion allein. Am dritten Abend machte ich mich endlich daran aufzudecken, wer ich bin. Wie ein Geburtshelfer oder ein Chirurg, der sich auf die Operation vorbereitet, drückte ich beide geschlossenen Hände in den weißen, glatten Körper. Die Rippen bogen sich unter dem Druck. Doch mein Leib war gewölbt, wie bei den Weibern auf gotischen Gemälden. Unter der warmen, weichen Hülle stieß ich auf einen unnachgiebigen Widerstand und meine Hände, die von oben nach unten glitten, entdeckten langsam die ovale Gestalt im Inneren. 6 Kerzen brannten zu jeder Seite. Ich nahm eine Lanzette zur Hand. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts veröffentlicht der französische Arzt und Philosoph Julien Offray de la Mettrie sein Hauptwerk L'Homme Machine, der Mensch eine Maschine. Darin entwickelt er die Theorie, der Mensch sei eine sich selbst steuernde Maschine, die sich aus den Prinzipien der Mechanik erklären lasse. Für la Mettrie sind Mensch und Tier nicht grundsätzlich verschieden. Etwa zur gleichen Zeit entstanden die ersten realen Automaten in Menschengestalt. Mit ihnen feierte die handwerkliche Kunst der Uhrmacher, Schmiede und Instrumentenbauer am Ende der feudalen Gesellschaft einen letzten großen Triumph. Der Siegeszug dieser Wunderwerke begann 1738 mit dem berühmten Flötenspieler von Jacques de Vaucanson, der betrieben von mechanischen Räderwerken, Walzen und Blasebälgen Finger, Lippen und Augen bewegen und 12 Lieder spielen konnte. Der Traum von einer zweiten Schöpfung aus dem Geist der Mechanik schien erfüllt. Die Vortäuschung von Lebendigem durch verblüffende Nachahmung wurde immer perfekter. Ganze Heerscharen musizierender, singender, sprechender oder schreibender, männlicher und weiblicher Automaten folgten in den nächsten Jahren. Sie waren aus Holz, kostbar gekleidet, mit Gesichtern und Händen aus Wachs, Augen aus Edelsteinen oder Glas und mit echten Haaren. Als kostbares Spielzeug der Herrschenden und Sinnbild feudaler Macht zierten viele die höfischen Kunst- und Wunderkammern. Andere reisten durch Europa und wurden öffentlich vorgeführt. Alle machten sie ihre Schöpfer berühmt und erstaunten Gelehrte, Monarchen und einfaches Volk gleichermaßen. Eines dieser Geschöpfe war die Klavierspielerin eines Schweizer Mechanikers. Besonders bemerkenswert ist, dass die Musicienne die Tasten des Harmoniums mit den Fingern tatsächlich niederdrückt. Ein unverhältnismäßig schwereres Problem als das Ablaufenlassen einer Walze innerhalb des Instruments. Da die Musicienne viele Minuten spielt, ohne aufgezogen werden zu müssen, und da sie auch während der Pausen zwischen den einzelnen Musikstücken atmet, den Kopf und die Augen bewegt, ist die Täuschung nahezu vollkommen. Mit der fortschreitenden Industrialisierung und der Änderung der Machtverhältnisse nach der Französischen Revolution erlosch das Interesse an den Automaten. Sie verkamen zu Kuriositäten und Jahrmarktsensationen. Nicht mehr die Feinheit der Konstruktion, sondern der gruselige Effekt traten in den Vordergrund. So fanden die Automaten Eingang in die Literatur. Hier wurde ihre Lebensechtheit als Vortäuschung von Lebendigem gleichzeitig kritisiert und bewundert. Einer der Dichter, die dieses Thema aufgriffen, war E.T.A. Hoffmann. Der Spätromantiker, bestens vertraut mit den realen Automaten, lehnte die mechanistische Weltsicht der Aufklärung rigoros ab. Andererseits war er von einer geheimnisvollen, unheimlichen Verbindung zwischen Automat und Mensch überzeugt. In der Erzählung »Die Automate« lässt er sein alter Ego Ludwig zu seinem Freund, der ihn zur Besichtigung eines Automaten überreden will, sagen: »Mir sind die durch die Mechanik nachgeahmten menschlichen Bewegungen toter Figuren sehr fatal. Und ich bin überzeugt, dass euer wunderbarer, geistreicher Türke mit seinem Augenverdrehen, Kopfwenden und Armerheben mich wie ein negromantisches Ungetüm vorzüglich in schlaflosen Nächten verfolgen würde.« Die realen Automaten des 18. Jahrhunderts waren etwa zu gleichen Teilen männlich und weiblich. denn der kunstvollen Mechanik galt das Interesse und nicht dem Geschlecht. Das änderte sich erst um die Wende zum 19. Jahrhundert, als die Romantiker den Automatenmenschen als literarisches Thema entdeckten. Jetzt wird der Automat weiblich und zum Objekt der dichterischen, männlichen Fantasie. Die Anregungen kamen aus dem Alltag. Die Frau war zu dieser Zeit noch zuallererst Mutter ihrer Kinder und Gefährtin ihres Mannes und von ihm vollständig abhängig. Schönheit war den meisten Männern aber wichtiger als Klugheit. Kein Wunder also, dass die Frauen in ihr einziges Kapital, ihr Aussehen, viel Mühe investierten und der Natur mit Haarteilen, Schminke und Mieder nachhalfen. Sie wurden immer mehr zur Puppe, zur Statue. Die Vorstellung vom weiblichen Körper als gleichzeitig natürlich und künstlich dachten die Dichter nun konsequent zu Ende. Bei ihnen wurde die Maschine zur Frau. Das zentrale Motiv, das diese Geschichten, wenn auch auf unterschiedliche Weise, aufgreifen, ist das der Täuschung. Wie schon Pandora ist die Maschinenfrau ebenso unwiderstehlich wie bedrohlich. Und wie ihre mythische Urahnen brachte die Automate den Menschen, die ihr verfielen, kein Glück. Als exemplarische Beispiele für dieses Thema gelten die 1815 erschienene Erzählung »Der Sandmann« von E.T.A. Hoffmann und der Roman »Die Eva der Zukunft« des französischen Schriftstellers Jean-Marie Villiers de L'Isle-Adam aus dem Jahr 1886. Bei Hoffmann beginnt das Unheil damit, dass sich der träumerisch und mystisch veranlagte, von dunklen Ahnungen gepeinigte Nathanael von seiner Verlobten Clara unverstanden und belächelt fühlt. Sie ist ihm zu vernünftig, zu sachlich und prosaisch. Später wird er Clara als lebloses, verdammtes Automat beschimpfen. Bei einer Teegesellschaft verliebt sich Nathanael in die Automate Olympia, die er für die ideale Frau hält. Sie ist nicht nur schön, sondern auch voller Gefühl und Hingabe. So verwischen sich die Grenzen. Die Frau wird zur Maschine und umgekehrt. Er lebte nur für Olympia. Aus dem tiefsten Grunde des Schreibpults holte Nathanael alles hervor, was er jemals geschrieben. Gedichte, Fantasien, Visionen, Romane, Erzählungen, das alles las er der Olympia stundenlang vor, ohne zu ermüden. Aber auch noch nie hatte er eine solche herrliche Zuhörerin gehabt. Sie stickte und strickte nicht. Sie sah nicht durchs Fenster. Sie fütterte keinen Vogel. Sie spielte mit keinem Schoßhündchen, mit keiner Lieblingskatze. Sie drehte keine Papierschnitzchen oder sonst etwas in der Hand. Sie durfte kein Gähnen durch einen leisen, erzwungenen Husten bezwingen. Kurz, stundenlang sah sie mit starrem Blick unverwandt dem Geliebten ins Auge, ohne sich zu rücken und zu bewegen. Und immer glühender, immer lebendiger wurde dieser Blick. Nur wenn Nathanael endlich aufstand und ihr die Hand, auch wohl den Mund, küsste, sagte sie, »Ach, ach!« Dann aber, »Gute Nacht, mein Lieber!« Als der verliebte Nathanael später seinen Irrtum erkennt, wird er wahnsinnig und muss ins Tollhaus gebracht werden. Dort, wo der ovale, dem Druck nicht nachgebende Widerstand am deutlichsten war, dicht unter dem Rippenbogen, stieß ich die Lanzette tief hinein. Die vom Schnitt geöffnete Bauchdecke trat weißhäutig auseinander und ich erblickte im Spiegel die silberne, geduckte Gestalt wie eine riesengroße Frucht, eine glänzende, in mir verborgene Larve, eingefasst von den geöffneten Falten meines nicht blutenden, rosigen Leibes. Ich wagte nicht, die silbrige, reine, unbefleckte Oberfläche zu berühren. Der Hinterleib glänzte und spiegelte verkleinert die Kerzenflammen. Ich begriff plötzlich, das war kein Es, kein Fremdes, anderes, das war weiterhin ich selbst. Auch in dem 1886 erschienenen Roman »Die Eva der Zukunft« beginnt die Geschichte damit, dass ein junger Mann, hier Lord Ewald, mit seiner Braut unzufrieden ist. Alicia glich zwar in ihrem Aussehen der schönsten aller Göttinnenstatuen, der Venus Victrix aus dem Louvre in Paris, ansonsten war sie in den Augen des Lords eine mittelmäßige Schauspielerin mit sogenanntem gesunden Menschenverstand, eine alberne Person und, gibt es etwas Schrecklicheres, eine geistreiche Frau. Mit einem Wort, modern. Er schildert sie seinem Freund, dem berühmten Erfinder Thomas Alva Edison. Zwischen Alicias Körper und ihrer Seele nun war es nicht ein Missverhältnis, das mich nachdenklich stimmte und beunruhigte. Es war eine Unzusammengehörigkeit. Es bestand eine Fremdheit zwischen ihrem Selbst und den göttlichen Linien ihrer Schönheit. Ihre Worte schienen in ihrer Stimme nicht recht zu Hause. Ja, des Öfteren war ich versucht, ganz ernsthaft anzunehmen, dass sich diese Frau aus den Untergründen des Werdens in diese Gestalt, die ihr nicht gehörte, verirrt hatte. Villiers de L'Isle-Adam war ein würdiger Nachfolger des Romantikers E.T.A. Hoffmann. Wie dieser spielt er in seinem Roman »Die Eva der Zukunft« das Imaginäre gegen die Kälte der Vernunft aus. Dabei dient hier die Technik als durchaus positives Mittel zum Zweck, eine für den Mann ideale Frau zu konstruieren. Da Lord Ewald sich keine andere Frau suchen will, erklärt sich Edison bereit, für ihn eine perfekte Automate zu schaffen. Sie sieht genauso aus wie Alicia, hat dieselbe Stimme, aber ein anderes, das heißt warmherziges, empfindsames Wesen. Die Puppenfrau aus festem Eiweißstoff, elfenbeinernen Knochen und einem Netz an Induktionsdrähten hat den großen Vorteil, dass sie ewig jung bleibt und sich überhaupt nicht verändert. Außerdem, so verspricht Edison, gehorcht die künstliche Frau auf Knopfdruck. Hadley hat, wie Sie wohl bemerkt haben, auf jedem Finger Ringe. Die verschiedenen Steine sind in der Fassung sämtlich empfindlich. Abgesehen von besonderen Gefühlserregungen, heimliche, vertrauliche Stunden, um die sie sich keineswegs Sorge zu machen brauchen, da sie viele solcher Stunden flischiert in sich trägt, die gewissermaßen ihre Persönlichkeit ausmachen, mögen wohl Augenblicke heiligen Schweigens kommen, in denen sie dies oder jenes von ihr wünschen. Nun, in solchen Augenblicken wird sie sich ruhig von ihrem Sitz erheben, wenn sie an ihrer rechten Hand den wunderkräftigen Amethyst des Ringes auf dem Zeigefinger berühren und ihr sagen, komm, Hadley. Im Gegensatz zu Nathanael in der Sandmann-Erzählung von E.T.A. Hoffmann ist der junge Lord eingeweiht und kennt den technischen Entstehungsprozess der Automate, die nur noch äußerlich der wunderschönen Alicia aufs Haar gleicht, in allen Einzelheiten. Trotzdem kann er am Ende Mensch und Maschine nicht unterscheiden und hält die Androide zunächst für Alicia. Er sah ihr in die Augen. Es waren ihre Augen, ihr herrlicher Blick, die Kleidung, die Geste. Und wie sie jetzt mit dem Taschentuch zwei Tränen an ihren zarten Wangen trocknete, wie war sie so ganz Alicia, nur verklärt, ihrer eigenen Schönheit endlich wert geworden, in ihrer eigensten Wesenheit idealisiert. Unfähig, seine Fassung wieder zu erlangen, schloss Lord Ewald die Augen. Mit fiebernder Hand wischte er sich die kalten Schweißperlen von den Schläfen. Dem Mann ist in den Automatenerzählungen der ordnende Blick abhanden gekommen, so dass er die wirkliche und die künstliche Frau wechselseitig nicht mehr unterscheiden kann. Die Maschinenfrau erscheint ihm und damit den Autoren als echt und wahr und natürlich, die wirkliche Frau dagegen als die eigentlich falsche und künstliche. Zu weit haben sich Weiblichkeit, Natürlichkeit und Künstlichkeit unauflöslich ineinander verschränkt. Natur oder Technik, wo ist da der Unterschied? Auch die letztendliche Zerstörung der weiblichen Automaten kann keine Katharsis bringen. So stürzt sich denn Nathanael im Wahnsinn zu Tode. Die Automate Hedley versinkt bei einem Schiffsunglück während der Überfahrt nach England mit dem Schiff. Lord Ewald wird zwar gerettet, sein Leben erscheint ihm nun aber sinnlos. Arodes röchelte. Ich sah, wie er versuchte, die Lider zu öffnen. Ich wagte weder, ihn zu berühren, noch mich zurückzuziehen. Denn solange er lebte, war ich meiner nicht sicher. Zwar verlor er mit jedem Atemzug Blut, doch wusste ich gut, meine Pflicht gilt bis zum letzten Augenblick. Denn das königliche Urteil ist auch noch in der Agonie zu vollstrecken. Also durfte ich nichts riskieren. solange er noch lebte. Mit diesen Überlegungen ist der von Stanislaw Lem erdachte innere Monolog jenes Wesens ohne Namen und Identität, aber mit Intelligenz und Vernunft fast beendet. Vordergründig folgt die Geschichte dem Pandora-Mythos. Ein rachsüchtiger König lässt von kunstfertigen Handwerkern eine Mordmaschine konstruieren, die programmiert ist, den Gegner Arodes, einen Anführer, zu verfolgen und zu töten. In Gestalt eines lieblichen Mädchens betört sie den Helden, der im Übrigen in der Erzählung als einziger einen Namen hat. Anders aber als Pandora mit der Büchse trägt die Maske, wie Lem sie im Titel nennt, das Verderben ausschließlich in sich selbst. Die schöne Gestalt erweist sich dabei als bloße Hülle zum Zweck der Verführung. Aus ihr schlüpft eine metallene Gottesanbeterin, die aber die Erinnerung an eine weibliche Geschichte nicht verloren hat. Ihr ist sowohl der Wille zum Töten eingeschrieben, als auch in begrenztem Maße die Freiheit, nicht zu töten. Arodes stirbt am Ende von anderer Hand. Was der Automate bleibt, ist nur die Ungewissheit. Brachte sie Hilfe oder Verderben? Kam sie als Henkers- oder Liebesmaschine? Braut oder Mörderin? Geliebte oder Feindin? War sie Heilige oder Hure? Eva oder Pandora? Clara oder Olympia? Alicia oder Hedley? War sie alle jene künstlichen Geschöpfe männlicher Fantasie oder keines? Oder ist sie vielleicht, wie Ellen Ripley alias Sigourney Weaver im vierten Teil der Alien-Filmsaga über die Androide Tok sagt, menschlicher als jeder Mensch? Doch Arodes öffnete nicht bewusst die Augen. Und als die Dämmerung mit fein glitzernden Schneeflocken zwischen uns trat, während durch die Fenster im ganzen Haus das Schneegestöber des Hochgebirges pfiff, stöhnte er noch einmal und hörte auf zu atmen. Da legte ich mich, nun schon ruhig, dicht neben ihn und umarmte ihn und lag so in Licht und Dunkelheit die 2 Tage des Schneesturms hindurch, der uns mit seiner nicht tauenden Bettdecke einhüllte. Am 3. Tage aber ging die Sonne auf